1 Live Infos. Mit Andi Schmidt und Sarah Bartkowski um 9 Uhr. Fernbusse werden teurer. Ronaldo wird gefeiert. Und das Wetter mit Wolken und Sonne. Ticketpreise. Wer mit Fernbussen fährt, zahlt in letzter Zeit vereinzelt mehr. Das Marktforschungsinstitut IGES sagt, dass die Tickets teurer geworden sind. Dazu die Einzelheiten. Mal da 80 oder 90 Cent mehr fürs Ticket oder hier 1 Euro. Wenn die Nachfrage auf einer Strecke groß ist oder da kein Zug fährt, dann können auch die Preise bei den Fernbusanbietern steigen. Laut Marktforschungsinstitut IGES ist der Durchschnittspreis für einen Kilometer in den letzten 3 Jahren um knapp 1,5 Cent gestiegen. Die Marktforscher sagen, dass die Preise auch noch ein bisschen weiter höher gehen könnten, aber nicht grenzenlos. Denn Fernbusse müssten immer etwas billiger sein als die Bahn, um die Kunden zu behalten. Die Bahn ist und bleibt auf vielen Strecken immer noch schneller als der Fernbus. Verspätungen. Die NRW-Regierung will, dass Flugzeuge wieder pünktlicher fliegen. Verkehrsminister Wüster hat deshalb Manager von Eurowings und Laudamotion eingestellt. Wüster sagte laut der Rheinischen Post, Eurowings und Laudamotion würden mit ihren zu eng getakteten Plänen Verspätungen bewusst in Kauf nehmen. Allein im Mai gab es wegen Verspätungen am Düsseldorfer Flughafen mehr als 300 ungeplante Nachtlandungen. Straßenbahnunfälle. In Köln hat es in der Nacht gleich 2 Tote gegeben. Bei der Partymeile am Zülpicher Platz ist ein 24-Jähriger ums Leben gekommen. Er wollte zu seinen Freunden auf der anderen Bahnsteigseite und nahm eine Abkürzung über die Kupplung von 2 zusammengehängten Waggons. In dem Moment fuhr die Bahn los und er wurde mitgeschleift. Auch in der Kölner Innenstadt übersah ein Mann eine Bahn und wurde von ihr erfasst. Fußballheld. Cristiano Ronaldo, rechter Fuß, ins Tor, ins Tor, ins Tor! Portugals Fußballnationalspieler Cristiano Ronaldo hat das Spiel gestern dominiert. Beim 3:3 gegen Spanien hat er alle 3 Tore für Portugal geschossen. Heute gibt es bei der WM in Russland 4 Spiele, unter anderem Island gegen Argentinien. Morgen spielt dann das deutsche Team zum ersten Mal. 1 Live. Sektorwetter. Das hat heute Sonne und Wolken im Wechsel dabei. Es gibt ganz selten auch mal Regen. In Langenfeld bis 21 Grad. Erftstadt kommt auf 22, Bottrop, Arnsberg und Rheine schaffen 23. Morgen noch etwas mehr Wolken, aber es bleibt trocken. Dazu nur maximal 21 Grad. Und der Montag wird dann so ähnlich. Stauschau. A3 Arnheim Richtung Oberhausen. Zwischen Dienstlaken Nord und Dienstlaken Süd 2 Kilometer stockend. A3 Frankfurt Richtung Köln. Zwischen Rösrath und Dreieckholmer. Da plant mal 20 Minuten oben drauf. Es gibt 4 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist nur eine Spur frei. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. A45 Gießen Richtung Hagen. Zwischen Siegen und Kreuz Olpe Süd 2 Kilometer stockend. A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal. Zwischen Wuppertal Wichlinghausen und Oberbarm 2 Kilometer stockend. Wegen Bauarbeiten ist nur eine Spur frei. Und die A59 Köln Düsseldorf ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd bis Montagmorgen gesperrt. Auch da sind Umleitungen eingerichtet. Live. Mit Franziska Nieser und Tillmann Kölner. Tag zusammen. Hallo, guten Morgen. War das Spanien gestern? Wow. Oder auch Portugal? Geht das jetzt schon los, ja? Ja. Wo warst du noch mal gestern? Im Theater bei Romeo und Julia. Herzlichen Glückwunsch. Wer hat da gewonnen? Unentschieden. Beide tot. Wow. Komm, spiel Musik. Voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como es. Le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Tienes que dejar. Sí, papi, me. Nicky, Nicky, Nicky, yeah. La industria en J Balvin. No hablar mucho. Dark and beat. Siga rompiendo. Es ist genau, die Uhrzeit ist auf jeden Fall viel zu früh für einen Samstag, falls ihr nicht arbeiten müsst. Aber manche Sachen gehen auch jetzt schon gleich los. 1 Live, Sektor Events. Zum Beispiel, Freunde, in Paderborn auf dem Gelände der Seemöwe am Lippsee. Da geht es schon um 12.30 Uhr los. Wow. Das ist in 3,5 Stunden mit dem Wintergrün Festival. Passt ja jetzt zum Sommer, ne? Mit Indie, Post-Rock, Dream-Pop. Frère zum Beispiel spielen da. Second life,

shape of you. Eins Live mit Franziska Nieser und Tillmann Kölner. Seid ihr schlecht gelaunt aufgewacht heute Morgen? Passiert mir manchmal, wenn ich richtig krass Hunger habe. Wenn es euch auch so geht, dann seid ihr hangry. Hungry und angry, also hungrig und wütend zugleich. Profi auf dem Gebiet übrigens auch, Kollegin Franziska Nieser. Kann aber ich nicht morgen, berichten. Sondern nur, wenn ich Hunger habe. Eigentlich immer, wenn sie Hunger hat. Ja, das stimmt, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Forscher an der University of North Carolina, die haben jetzt nämlich untersucht, wieso das eigentlich so ist. Anscheinend nehmen wir die Welt negativer wahr, wenn wir hungrig sind. Ach, guck. Jo, ach, guck. Wie gesagt, ich kann das bestätigen. Gott sei Dank haben sie auch direkt eine Lösung am Start. Sie sagen nämlich, um nicht hangry zu werden, Achtung, einfach mal was essen. Wow. Das ist wirklich stark. Vielen Dank für diesen großartigen Tipp. Hätte man jetzt die University of North Carolina gar nicht unbedingt gebraucht. Ihr seid nämlich alle großartige Wissenschaftler. Ich habe auf jeden Fall den ultimativen Tipp. Wenn du müde bist, dann geh einfach schlafen. Ja, ich hätte auch noch einen guten Tipp. Wenn ihr in der Sonne steht und es zu heiß ist, dann geht doch einfach in den Schatten. Ja, ich habe auch noch einen echt guten Tipp. Wenn du Lust hast, mal wieder dich mit Freunden zu treffen, dann ruf doch einfach deine Freunde an und triff dich mit denen. Mein ultimativer Tipp wäre, dass wenn du unfassbar viel Durst hast, dann trink am besten was. Wenn es regnet, sollte man seinen Regenschirm aufmachen. Wenn dir die Nase läuft, dann putz sie dir. 1 Live mit Franziska Nisa und Tillmann Kölner. I'm from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism, when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison that I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy, easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism, we're united under our indifference. And I'm from the east side of America, we are sensitized by hysteria. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. Projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison that I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy, easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism, we're united under our indifference. Feed yourself with my life's work, how many likes is my life worth? Feed yourself with my life's work, how many likes is my life worth? Feed yourself with my life's worth, how many likes is my life worth? Feed yourself with my life's worth, how many likes is my life worth? Long gone, I'd stand up and Franziska Nieser und Tilman Kölner. Burn and we play, we try to forget, but the memories left are still haunting. The walls that we built from bottles and pills, we swallow until we're not talking. I am a man of fire. You, a violent desire. What a dangerous night to fall in love. Don't know why we still hide what we've become. Do you wanna cross the line? We're running out of time. A dangerous night to fall in love. Started a stranger, a lover in danger, the edge of a knife, the face of an angel, the heart of a ghost. Was it a dream? I am a man on fire. You, a violent desire. Der Westfalenpark zur Saftpresse wird. Dann Sektor, ist es wieder soweit. Juicy Beats Festival. Die Sonne scheint saftig, die Leute sind saftig, saftiger wird's nicht. Live on Stage. Contra K, Kraftklub, 257ers und Trettmann. Jetzt stehen wir knöcheltief im Wasser in den Westindies. 27. und 28. Juli, Westfalenpark, Dortmund. Das ist einfach so juicy, yeah. Juicy Beats 2018, präsentiert von 1 Live. So juicy wie eine? 1 Live? 1 Live. Stauschau. Es ist 9:30 und hier steht die am längsten auf der A3 Arnheim Richtung Oberhausen zum Beispiel. Zwischen Dienstlaken Nord und Süd 20 Minuten plus 4 Kilometer Stau. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Rösrath und Dreikheimer 30 Minuten plus 5 Kilometer Stau. Die A3 Köln Richtung Oberhausen, die ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. A40 Dortmund Richtung Duisburg zwischen Gelsenkirchen Süd und Essen-Frillendorf 2 Kilometer stockend. A45 Gießen Richtung Hagen zwischen Siegen und Kreuz-Olpe Süd 2 Kilometer stockend. A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Wichlinghausen und Oberbarmen 20 Minuten plus 4 Kilometer wegen Bauarbeiten. A59 Duisburg Richtung Dienstlaken zwischen Duisburg-Düssern und Kreuz-Duisburg-Nord mehr als 10 Minuten plus 3 Kilometer stockend. Und noch die A59 Köln-Düsseldorf, die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd bis Montagmorgen gesperrt. 1 Live. mit Franziska Nieser und Tillmann Kölner. Moin. Guten Morgen. Oder auch Ole. Wer von euch ist ein Fan von Italien, Holland, Türkei oder vielleicht USA, Österreich, Irland, Griechenland, Chile? Mann, für wen seid ihr denn jetzt bei der WM oder boykottiert ihr komplett? Michael ist Holländer, wohnt in Köln und hat vorhin noch gedacht, Deutschland spielt morgen gegen Schweden. Ja, dass Holland nicht dabei ist, verwirrt ihn sehr. Er hat aber trotzdem Bock auf diese WM. Wie er das macht, das klären wir gleich mit ihm stellvertretend für alle trauernden Holland-Fans. There is something different in the way you're looking at me lately. I'm trying to figure out the riddle. Why won't you save me? Seem to get through you, no. Lord knows I've tried. It's not my decision to keep the distance. Could it be that I have tried one too many times? Don't you know that loving you's like a riddle? Na-na-na-na. Hold me down just a little. Can't we meet in the middle? Cause loving you's like a riddle. Na-na-na-na. Let me know if you're in it. Cause I can't tell just what the hell you want. Tell just what the hell how's you the want. Situations, your creation, why so complicated? It's safe to say that I'm impatient. I've grown tired of waiting. Can't seem to get through to you, no. Lord knows I've tried. Every conversation sounds the same now. Could it be that I have tried one too many times? Don't you know that loving you's like a riddle? Na-na-na-na. Hold me down just a little. Can't we meet in the middle? Cause loving you's like a riddle. Na-na-na-na. Let me know if you're in it. Cause I can't tell just what the hell you want. Tell just what the hell you want. I don't get it, I don't get it, what you want. I don't get it, I don't get it, what you want. I don't get it, I don't get it, what you want. What you want. Cause baby, now loving you's like a riddle. Na na na na. Hold me down just a little. Tell just what the hell you want. Just what the hell you want. I'm fly. Rock you, baby. O-Ton Charts. Hallo. Na, heute Morgen schon mit Fifi oder Mounzi gekuschelt. Du hast keine Katzen. Nee, ich habe keine Haustiere. Aber heißen die so? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Die Tierfreunde unter euch voten aber auf jeden Fall für die Tierärztin, die es als einzige Neuvorstellung aus der letzten Woche unter die Top 3 bei uns geschafft hat. Platz 3. Gefunden haben wir sie in Mein Nachmittag im NDR-Fernsehen. Tiersprechstunde mit Tierärztin Dr. Karin Schlotterbeck. Es geht um die 2 Jahre alte Katze Miata. Wenn entweder Herrchen oder Frauchen alleine zu Hause sind, ist Miata die ruhigste Katze der Welt. Aber sind Herrchen und Frauchen beide gemeinsam da, beginnt sie zu miauzen und zu schreien. Was kann man dagegen tun, fragen Sie. Ja, das Herrchen einschläfern. Nein, das war ein Scherz. Karin! Nein, böse auch ein bisschen. Platz 2. Anscheinend triggert der Lehrer aus der WDR-Doku Hauptschule vor dem Aus was bei euch, ne? Also da werden Erinnerungen wach. Deshalb ist er wieder von der 4 auf die 2 gerückt. Yes! Wir hatten aber auch immer Kinder, die sich eben erst später entwickeln. Man muss ihnen nur die Chance geben oder ihnen dabei helfen. Einmal jetzt noch, ohne sich zu vertun. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Alles klar. Schön zusammen einsetzen. Es geht nicht immer. Stopp! Nochmal der Anfang. War mir zu beschissen. Oh, ich kann ihn so nachvollziehen, ne? Platz 1. Und er hier hat den O-Ton-Charts Spitzenplatz zurückerobert. Wahrscheinlich, weil die WM gestartet ist. Gestern Abend hier Spanien gegen Portugal, das war irre. Ja, du warst ja im Theater, aber es war wirklich Wahnsinn. Ich bin völlig ausgerastet. Ja, so wie der Gladbach-Fan aus der Doku Mein Verein. Endlich im Stadion fällt einiges ab vom dreifachen Familienvater. Oh, ole, ole. O-Ton-Charts. Langweilt mich, langweilt mich. Nur in 1 live. Everyone knows all about my direction. And in my heart somewhere, I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in the middle of it. No, I can't help myself. No, I can't help myself. No, no, no. Caught up in the rhythm of it. Maybe I'm looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Everyone knows all about my transgression. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. I hear them call my name. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get ready. Turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay, just like I love LA. Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything. Homeboys banging out, all that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis, no weenies, just the king and the queenie. Katie, my lady, look at here, baby. I'm all up on you, cause you representing California. California Girls um 21:15 in 1 Live. 1 Live. FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Jo, ist vielleicht die geilste Stadt der Welt, aber. Ohne Holland fahren wir zu WM. Jo, WM-mäßig ist die Stimmung bei unseren Nachbarn gerade auch eher. Denkt man zumindest, ne? Wir sprechen mit Betroffenen. Jetzt mit Michael, Holländer aus Köln. Moin, Michael. Guten Morgen. Wie geht's dir an diesem WM-Morgen? Eigentlich gut, nach eurer Intro wieder ein bisschen weniger gut, aber danke dafür. Mann, wie ist die Stimmung so generell in Holland? Eigentlich ganz gelassen. Also viele haben sich schon damit abgefunden, dass wir nicht dabei sind und es auch nicht verdient haben. Okay, das ist jetzt die pragmatische Sichtweise, das musst du ja jetzt auch sagen. Ganz ehrlich, jetzt wo es losgegangen ist, wie weh tut das? Ja gut, dass man jetzt nicht mitfiebern kann, das tut schon weh. Also wenn man guckt, dass es schon ein paar geile Spiele gegeben hat, dann ist es sehr schade, dass wir so nicht dabei sind. Wen feuerst du jetzt an, wenn du morgen als Holländer zum Deutschlandspiel gehst? Ich bin da dann doch relativ neutral, weil ich sowohl Schweden sympathisch finde, wie aber natürlich Deutschland auch. Also da darf der Beste gewinnen. Was hast du gerade gesagt? Schweden? Du findest Schweden sympathisch? Wie kommst du jetzt auf Schweden? Ach so, morgen aus der Gruppe meinst du? Ja. Also morgen spielt ihr erstmal Deutschland gegen Mexiko. So, wir müssen es also dem Holländer jetzt erklären, wie der Spielplan ist. Also tatsächlich war ich noch nicht so beschäftigt mit das Spiel morgen, aber tatsächlich morgen erstmal Mexiko. Also bist du morgen für Mexiko? Nee, also dann doch lieber Deutschland. Das will ich aber auch hoffen, mein Freund. Und für welches Land oder für welches Fußballland schlägt dein Herz eigentlich? Also abgesehen jetzt von Holland? Dann würde ich jetzt doch sagen für die anderen Nachbarn, die wir haben, die Belgier. Jetzt sagst du aber auch, ohne die eigene Mannschaft kann so eine WM Bock machen. Wie feuert man sich da jetzt an auf Holländisch? Was sagt man jetzt, um sich Mut zu machen gegenseitig da? Das klassische Hüpp Holland Hüpp ist immer gut. Hüpp, Holland, hüpp. Genau. So, Michael, dann check nochmal den Plan, ne? Wer wann wie wo spielt. Und ja, danke, schönen Tag dir noch. Ich gebe mein Bestes, euch auch eine schöne WM noch und bis bald. Bis bald. Offizieller Radiosender der FIFA WM 2018. 1 Live. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Franziska Nisa und Tilman Kölner. Shape up and man. Leon Payne. Magic. It's simple. You diplo. Your hips roll. You do the calypso. An intro is all that I need. Oh, yeah. Y un beso primero. Tú sabes lo que me refiero. De cero. Sabes que estoy pa' ti. No FaceTime, 'cause great minds, they think just the same. Hey, yeah, you shape like a bridal, a model or some kind of bottle. We'll pour up, 'cause I wanna taste it. Nos familiarizamos un poco de química y el party prendemos. Olvida la crítica si nos entendemos. ¿Qué tú crees si en tu mente no me temo? Si morita, ¿qué necesitas? Sería mucho mejor si participas. Así de lejos no, mejor cerquita. Yo voy a hacerte todo lo que me permita. Y sabes que lo que te pones te queda bien. Y me cae mucho mejor que un billete. Sí. Can we get familiar, familiar, familiar, familiar? I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling ya. What's on your mind for later tonight? Let me be the one to fill it up. Can we get familiar, familiar, familiar, familiar? I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling ya. What's on your mind for later tonight? Let me be the one to fill it up. Can we get Reklame. Wochenendlich bei Lidl. Hol dir freitags und samstags die Vielfalt zum Lidl-Preis. Frische Kirschen 100 Gramm, 20% billiger, nur 39 Cent. Und Rittersport, verschiedene Sorten, die 250 Gramm Tafel, 30% billiger, nur 1,79 Euro. Lidl lohnt sich. Ran an die Sonnenbrille. Bei Apollo gibt's jetzt 25% auf alle Sonnenbrillen. Auch in Sehstärke. Nur bis 1. Juli. Bei Apollo und auf apollo.de. Domi! Domi! Begeisterung bei Kaufland. Domi, die verrückte Sparwoche von Donnerstag bis Mittwoch. Jetzt mit Landliebe Fruchtjoghurt. Das 500 Gramm Glas für je 88 Cent zuzüglich Pfand. Und Pampers Baby Dry Windeln oder Pants. 80 bis 116 Stück im Megapack für je 17,99. Kaufland. Gute Woche. Leute, ich weiß schon, wie das nächste WM-Spiel ausgeht. Ah ja? Na, lass mal hören. Mit Grillen! Die WM ist zum Grillen da. Mit Bratmaxe, der knusprig leckeren Bratwurst von Maika. Wer die Welt mit Kinderaugen sieht, der weiß, worauf es ankommt. Zum Beispiel auf Bierbaumwolle. Deswegen gibt es ab Montag, den 18.06. exklusiv bei Aldi die Kinderkollektion With Love bei Dana Schweiger. Zum Beispiel eine Mädchentunika in verschiedenen Größen und Farben für nur 7,99 €. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. 50 Shades of Grey. Befreite Lust. Ich kann nicht glauben, dass das mein Leben ist, dass ich es mit dir verbringen darf. Das finale Kapitel der fesselnden Liebesgeschichte. Mrs. Grey? Das bin ich. Auf Blu-ray und DVD. Die Samstagskracher bei Netto Markendiscount. Was gibt's? Lavazza Kaffeecrema, ganze Bohnen, 1 Kilo für 14 Euro? Nee, im Markt und auf netto-online24.de für nur 9,77 Euro. Dann geh doch zu Netto! Schwarz wie Grillkohle, rot wie Feuer und gold wie der neue Brutzler Schaschlik-Style in der goldenen Packung. Die Weltmeister-Edition, der Brutzler Schaschlik-Style. Mann, ist das eine Wurst! Volltreffer landen. Jetzt bei Galeria Kaufhof. Je 20 Euro Einkaufswert in den Filialen gibt's die Chance auf tolle Gewinne. Wie Länderspieltickets, Adidas WM-Bälle und über 1000 Adidas DFB-Trikots. Infos online. Jetzt tolle Sofort- und Hauptgewinne bei Galeria Kaufhof. Samstag bei Penny. Diesen Freitag und Samstag junge deutsche Ente. Pro Kilo nur 3,99 €. Und Nescafé Gold. Das 200 Gramm Glas für nur 6,88 €. Framstags günstig. Junge deutsche Ente. Pro Kilo nur 3,99 €. Und Nescafé Gold für nur 6,88 €. Erstmal zu Penny. Was Tiere lieben, gibt's bei Fressnapf. Und das zu tierisch guten Sparpreisen. Zum Beispiel 20% Rabatt auf KitKat Multipack 12x oder 24x 100 Gramm Beutel. Nur bis zum 30. Juni in allen teilnehmenden Märkten. Fressnapf, was Tiere lieben. Und dann habe ich das Ding einfach reingemacht. Ab in den Aldi-Einkaufswagen. Dieses Wochenende zum Beispiel Putenschnitzel XXL. Das Kilo zum Aldi-Preis von 5,99 €. Gut gezaubert mit Aldi. Jeden Tag meisterhafte Angebote. Relativ abenteuerlich. Das Spiel wird in die Küche verlagert. Ein Hexenkessel. Im Angriff, wie immer ganz in weiß, die technisch brillanten Spülmaschinen. Eine Gefrierkombination auf den Tisch, der ist aber gedeckt. Und jetzt Rudelbildung! Rudelbildung vor dem Backofen! Wir geben zurück zur Werbung. Hardeck dich ein. Zur WM muss die Null stehen. 0% Finanzierung über 6 Jahre. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Mehr unter hardeck.de. 1 Live. Some of that. Loving on your booty pop when the beat drop. For me, my baby, where your teeth is a rap. Love the energy when you bring it up. Step in, girl, you're peppering, you ever look hot. Every queen, girl, you know, so you never yet flop. I know I see when me want for your attack. My eye, the punchy, precise and exact. Good Lord, girl, you're going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it to a bar. Bang, bang, bang. Love me like that. Love me like we ain't never left. you know how to swing. Jiggle up your body, jiggle up your sing sing. And go and say, Emble, you are running sing thing. Open and back together, but you ever look hot. I'm the queen, but you know that they never yet flop. Are you ready for your night of loving? With the stamina king, me hear your body calling. Good love, girl, it's going so hard. Girl, it likes them the best when I'm spreading it to a bar. Oh my God.